es war schön, ihr glaubt es kaum. Ich erinnere jeden Traum. Einmal war ich Oberschlumpf und man erfüllte mir jeden Wunsch. Essen, trinken, tanzen, lachen, ich konnte wirklich alles machen. Ein anderes Mal war ich Astronaut, flog als Commander hoch hinauf. Und die Rakete war irre schnell, vorbei an der Sonne, es war hell. An mir vorbei rasten Planeten, ich sah, wie sich die Sterne drehten. Doch plötzlich bin ich aufgewacht, es war schon hell und draußen Tag. Würde ich die ganze Erde sehen. Vom Schlumpfenland ging's übers Meer. Delfine schwammen nebenher. Wir segelten um manches Riff. Doch nichts passierte mit dem Schlumpfenschiff. Und selbst bei Windstärke 9 bis 10 wollte ich im Sturm am Ruder stehen. Wir hatten auch Ärger mit Piraten. Doch ich hatte meine Schlumpfsoldaten. Die enterten den Feind sofort. Und die Piraten sprangen über Bord. Wir ankerten an vielen Plätzen und hatten Truhen voller Schätze. Doch plötzlich bin ich aufgewacht. Es war schon hell und draußen Tag. Ich hab geträumt. Ich hab geträumt, ja, mein Traum wird einmal wahr. Ich hab geträumt, ich hab geträumt, ich hab geträumt. Geträumt, ich wär ein Star und so berühmt wie Elvis war. Im Fernsehen bin ich jeden Tag, ich weiß, dass jedes Kind mich mag. Und meine Lieder, die sind im, weil ich der stumpfen Sänger bin. Doch plötzlich bin ich aufgewacht, es war schon hell und draußen Tag. Ich hab geträumt, ja.